Где и когда возникли первые часовые мануфактуры Швейцарии? Watch Valley. Das Land der Präzision. Wie die Berge, der Käse, die Schokolade oder die Banken, gehören die Uhren zu den weit verbreiteten Klischees über die Schweiz. Seit Jahrhunderten sind die Schweizer bekannt für ihr Know-how in der Zeitmessung. In der Schweiz entstanden die ersten Uhrmanufakturen in der Mitte des 16. Jahrhunderts in Genf. Der Reformer Calvin, besessen von Pünktlichkeit, förderte die Entstehung dieses neuen Handwerks. Unter seinem Einfluss kamen zahlreiche Hugenotten, Meister in der Kunst der Zeitmessung, aus Frankreich nach Genf. Dank ihnen kam es zum maßgeblichen Aufschwung der Branche und Genf wurde zu einem anerkannten Zentrum der Uhrmacherei. Seit mehr als einem Jahrhundert konzentrieren sich 90% der Uhrenproduktion im Jurabogen. Die Region präsentiert sich mit einer gemeinsamen Identität und unter einem Motto: Watch Valley, das Land der Präzision. Circa 200 Kilometer misst die zu Beginn des 21. Jahrhunderts ins Leben gerufene Uhrmacherstraße. Die 38 Etappen dieser Strecke sind eine eigentliche Pilgerfahrt zwischen den berühmtesten Uhrenfabriken und den spezialisierten Museen, wo diverse Geheimnisse der Uhrmacherei gelüftet und einige einzigartige Meisterwerke der Uhrmacherkunst zu bestaunen sind. Die traditionsreiche kulturelle Region hat auch landschaftlich einiges zu bieten. Paradoxerweise vergisst man die Zeit in dieser idyllischen Landschaft. Seen, Berge, Rebberge und malerische Dörfer laden zum Verweilen ein.